Sie hören Pfarrer Alexander Ebel von der protestantischen Kirchengemeinde Altrip. Seien Sie herzlich gegrüßt, heute am Sonntag Judica. Judica, so heißt dieser Sonntag nach der lateinischen Fassung des 43. Psalms. Judica me Deus, beginnt er, Gott schaffe mir Recht. Für die evangelischen Gottesdienste ist heute ein Abschnitt aus dem Hebräerbrief als Grundlage für die Predigt aufgegeben. Dort heißt es im 13. Kapitel: Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Verfolgt waren sie da schon, die ersten christlichen Gemeinden. Verfolgt, als einer diese Worte aufgeschrieben hat. Und das merkt man den Worten an. Jesus hat gelitten draußen vor dem Tor und so lasst uns zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen. Zwei Seiten haben diese wenigen Verse. Da ist zum einen Jesus, der Christus, der leidet, stellvertretend für viele und so deren Schuld ein für allemal abträgt. Und da ist zum anderen die Gemeinde, die, indem sie ihm nachfolgt, sein Leiden und Kreuz auf sich nimmt. Damals bedeutete das, dass Christen zu Märtyrern wurden. Nachfolge und Verfolgung gehörten für diese frühe Christenheit zusammen. Es war einfach die Erfahrung, die sie gemacht haben. Wir können heute hierzulande unseren Glauben frei leben. Unser Leben ist nicht bedroht, weil wir Christus nachfolgen. Und die Lage ist nicht so, dass wir herausgefordert wären, Märtyrer zu werden, um diesem Glauben treu zu bleiben. Aber was für ein Trost liegt denn darin, heute an diesen vor langer Zeit Gekreuzigten zu denken? Jesus kann das, was so schwer ist, Angst und Verlassenheit aushalten. Er stirbt draußen vor dem Tor, verlassen von Menschen, verlassen von Gott. Alles, was wir in diesen Tagen an Angst und Verlassenheit erleben, kennt Jesus. Er ist jetzt allein in unseren leeren Kirchen, so allein, wie er allein gewesen ist auf Golgatha. Und deswegen sind wir nicht allein, niemand von uns. Jesus ist doch da. Er teilt mit uns das Gefühl der Angst und Verlassenheit, die Erfahrung, dass gerade niemand wirklich helfen kann und wir allein hindurch müssen. Und so beten wir. Treuer und barmherziger Gott, du gibst Zuversicht, wenn sich in uns Unsicherheit breit macht. Du bist uns nahe, wenn wir auf Distanz zueinander gehen müssen. Du hältst uns in deiner Hand, wenn wir den Halt zu verlieren drohen. Zu dir kommen wir mit unseren Sorgen und Ängsten, aber auch mit unserer Hoffnung auf deine Hilfe. Zu dir kommen wir im Wissen darum, dass wir nicht alleine zu dir beten, sondern getragen sind von der großen Gemeinschaft aller, die dir und deinem Wirken vertrauen. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben und erkrankt sind, für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind und nach Halt suchen, für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern. Für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten. Für alle, die sich überfordert fühlen. Sei ihnen allen nahe und schenke Heilung, Trost und Zuversicht. Den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle. Erhalte in uns die Hoffnung auf dich. Dir vertrauen wir uns an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Pfarrer Alexander Ebel, Altrip. Auch wenn wir uns in diesen Tagen nicht körperlich nah sein können und auch ansonsten das Leben so eingeschränkt sein muss, soll Ihnen dieses Angebot etwas Andacht und Besinnung, Denkanstöße und Impulse nah und direkt zu Ihnen bringen. Gern können Sie mir nach dem Signalton eine kurze Nachricht hinterlassen, sei es eine Rückmeldung zum Gehörten, Dank oder Kritik, seien es Fragen oder auch ein Wunsch, was Sie denn hier gerne in Zukunft hören möchten. Wenn Sie persönlich mit mir sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des protestantischen Pfarramts zu wählen, 398727. Ich bin gerne für Sie da. Bitten wir zum Schluss um Gottes Segen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.